Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Barcelona Fun City Blues. Nasse Frühlingsnacht, kurz nach 3 Uhr. Unten auf der Straße ist Gebrüll zu hören. Ich öffne die Balkontür im dritten Stock und schaue hinab auf die nasse Straße. Seit dem frühen Morgen fällt schon der Regen, der lang ersehnte Regen, und spült den Asphalt und die verdreckten Straßen der Altstadt sauber. Vier Männer streiten sich, ihre Stimmen klingen hässlich und krakeelend. Nach einer Weile höre ich heraus, dass es um Chaco geht, um Heroin. Einer will seinem Spießgesellen, falls der einer sein sollte, angreifen. Ein anderer hält ihn ab. Dann sitzen zwei im Regen in einem Hauseingang gegenüber auf den Steinen der Türschwelle. Sie binden sich gegenseitig den Arm ab und teilen sich eine Fixe, während der andere, der festgehalten wird, immer weiter sein tierisches Gebrüll ausstößt. Barcelona, Fun City. Dutzende Narkopisos wurden in den letzten Wochen von der Polizei geräumt. Jetzt vagabundieren jede Menge Fixer nachts durch die Straßen. Viele sind auf dem Entzug, immer auf der Suche nach einem erlösenden Schuss. Kurz vor den Rathauswahlen nimmt die Stadt ein hässliches Gesicht an. Alle gegen die Bürgermeisterin. Sie ist die Frau von der Straße, die von arroganten Intellektuellen schon mal als Fischverkäuferin und Putzfrau betitelt wird. Tja, Oberschicht ist Oberschicht und Klasse ist Klasse. Die Separatisten bekämpfen sie, weil sie sich nicht für ihr Projekt einer ethnischen Staatsgründung ausspricht. Die Konstitutionalisten werfen ihr Knüppel in die Beine, weil sie sich nicht klar genug vom katalanischen Separatismus distanzieren. Die alten Eliten intrigieren gegen sie, weil sie nicht ihr Spiel mitmacht, in Aufsichtsräten sitzt, weil sie nicht käuflich ist und weil sie für die Interessen der einfachen Leute eintritt. Die Menschenrechtsaktivistin, die kämpft für all die Tausenden von Zwangsgeräumten, die prekären Lohnabhängigen, all die Anwohner, die von der Gentrifizierung bedroht sind. Bürgermeisterin Ada Colau, Hassobjekt von Ultrarechten und Investmentfonds. Was für eine Stadt wollen wir haben? Eine Stadt mit noch mehr Touristen und noch mehr herangeflogenen Spaßmassen aus aller Welt, die die Straßen verstopfen? Eine Stadt mit noch mehr Hotels und noch mehr Restaurants und noch mehr E-Bike und noch mehr Coffee-to-go und noch mehr Schnellfressbuden und noch mehr Makrobordellen. Eine Stadt als Beute für Business, Investment und Events? Oder eine Stadt für die Bürgerinnen, die Anwohner, die Anwohnerinnen, die Alten, die Kinder? Eine Stadt, die in Schulen, Krankenhäuser und Kindergärten investiert. Was für eine Stadt wollen wir haben? Barcelona, Fun City Blues. Willkommen in einem neuen Niemandsland. Es ist Montag, der 13. Mai 2019. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt sie wie immer Detlef Jeskatz. Niemandsland von 13 bis 15 Uhr auf Contrabanda FM 91.4 hier in Barcelona, hier aus dem Herzen einer großen Stadt von der Plaza Real. Thank you.

ist auch klare Sache. Gibt's Basseltypen an der Autobahn? Halten den Daumen in den Wind. Es wurde Zeit, mal wieder loszufahren, weil wir beide ganz weit vorne sind. Wenn du ein Freund hast, ein Komplizen so wie mich, dann drehen wir schon die Dinge. Wenn du durchhängst, gibt's nichts Stärkeres als Ausfall. Wir halten fest zusammen, alles andere geht uns am Arsch vorbei. Am Arsch vorbei. Wenn du durchhängst, mehr geht nicht als wir zwei. Dann sag ich, bleib mal cool, selbst der härteste Scheiß. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 118. Die internationalen Brigaden verlassen Spanien. Erster Teil. No pasarán. Pasaremos. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Un solo frente. Una sola unión. Hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Vor 81 Jahren verließen die Kämpfer der internationalen Brigaden Spanien. Der Abzug war mit der trügerischen Hoffnung verbunden, dass Deutschland und Italien ihre Unterstützung für den Frankismus einstellen würden. Ein Artikel von Werner Abel. Am 15. Oktober 1938 hieß es im Befehl des Kommandeurs der 35. Division der spanischen Volksarmee, Pedro Mateo Merino: Internationale Kameraden, Spanien bittet euch, nicht mehr Kämpfer im spanischen Heer zu sein, damit ihr eine Schlacht mehr gegen die Niedertracht und Gemeinheit unserer Feinde gewinnt, damit auch nicht der kleinste Zweifel die Völker beherrschen soll, betreffs des großen Verbrechens der Invasion gegen unser Land, weil wir nicht wollen, dass eure heroische, von menschlicher Bewegung erfüllte Größe durch die Armut der Lügen und Interessen der Verursacher der spanischen Tragödie beschmutzt wird. Wie sehr jeden Spanier euer Abmarsch schmerzt, das wisst ihr, weil ihr unsere besten Brüder seid, weil ihr unwiderlegbar die Besten der Welt repräsentiert. Die ungeheuren Werke, die ihr uns zurücklasst, haben euch für immer die Liebe und die Dankbarkeit des spanischen Volkes und aller wahren Völker der Welt erobert. Die Worte Matteo Merinos galten allen Interbrigadisten, waren aber besonders an die internationalen Angehörigen seiner Division gerichtet, zu der die 11., die 13. und die 15. internationale Brigade gehörten. Ihre Kämpfer sollten am 17. Oktober verabschiedet und durch Spanier ersetzt werden. Der Divisionskommandeur wusste, was die Republik den Internationalen zu verdanken hatte. Die drei internationalen Brigaden hatten bei der Ebro-Offensive im Juli die Speerspitze gebildet. Sie hatten nach der Überquerung des Flusses die Ortschaften Corbera und La Fatarella eingenommen. Die Eroberung von Gandesa war nur deshalb nicht gelungen, weil die Unterstützung durch die Artillerie ausgeblieben war. Seit dem Frühjahr 1938 hatte sich unter den Internationalisten die Nachricht verbreitet, dass sie von den Fronten abgezogen werden sollten. Die Militärzensur, die immer wieder damit konfrontiert war, dass die Freiwilligen in ihren Briefen von diesen Plänen schrieben, informierte in ihren regelmäßigen Reports die politisch und militärisch Verantwortlichen, den Generalinspekteur bzw. Generalkommissar der Brigaden, Luigi Gallo, eigentlich Luigi Longo, und den Kommandanten der Base Albacete, General José Gómez, alias Wilhelm Zeisser. Letzterer hatte diese Funktion erst seit Dezember 1937 inne. Auch er erfuhr im Februar 1938 inoffiziell, dass die 150 Kilometer südwestlich von Valencia gelegene Basis der internationalen Brigaden aufgelöst werden sollte. Ebenso wenig wie die Interbrigadisten, die in ihren Briefen beteuerten, dass sie Spanien erst verlassen würden, wenn die Republik vollständig über die Frankisten gesiegt habe, konnte sich auch Wilhelm Zeisser vorstellen, dass gerade zu dem Zeitpunkt, in dem die Frankisten drohten, Zentralspanien von Katalonien abzuschneiden, Truppen heimgeschickt werden sollten. Zumal er wusste, dass die Ebro-Offensive und mit ihr die entscheidende Schlacht vorbereitet wurde. Um negative Auswirkungen auf die Kampfmoral der Interbrigadisten zu verhindern, wurden ihre politisch Verantwortlichen aktiv und gingen in die Offensive. André Marty, der Vorsitzende der Militärpolitischen Kommission der Internationalen Brigaden, äußerte sich in der spanischen Presse und den Zeitschriften und Zeitungen der Interbrigadisten und gab zu den vermeintlichen Gerüchten zu verstehen, dass niemand daran denke, die Brigaden von den Fronten zurückzuziehen. Die Situation der Republik hatte sich auf beunruhigende Weise geändert. Man hatte große Gebietsverluste hinnehmen müssen und je länger der 1936 mit dem Putsch der faschistischen Generäle um Francisco Franco begonnene Krieg andauerte, desto schwieriger gestaltete sich die Versorgungslage. Wenn es von Beginn an auch viel Solidarität gab, der Republik war es nicht gelungen, die internationale Isolation zu durchbrechen. Hauptsächlich auf Betreiben der britischen Regierung beharrten die westlichen Demokratien auf dem Standpunkt der Nichteinmischung und unterstützten somit objektiv die Frankisten und die deutschen und italienischen Invasoren, die skrupellos und unter vollständiger Missachtung des Völkerrechts ihre Militärverbände auf spanischem Boden kämpfen ließen. Allein die Sowjetunion und das weit entfernte Mexiko leisteten der Republik Hilfe, aber die Waffen, die sie lieferten, erreichten immer seltener den spanischen Kriegsschauplatz. Die Seeblockade war mit der Zeit dichter geworden und über Frankreich kamen nach dem Zerfall der Volksfrontregierung im April 1938 kaum noch Waffen. In der spanischen Regierung wuchsen die Zweifel, ob der Krieg noch zu gewinnen sei. Der Präsident Manuel Azaña war in dieser Hinsicht inzwischen pessimistisch gestimmt. Der Verteidigungsminister, der Rechtssozialist Indalecio Prieto, sprach seine Zweifel sogar öffentlich aus und wurde deshalb von Ministerpräsident Juan Negrín, der dann Prietos Ressort übernahm, entlassen. Ebenso wie die Kommunisten schätzte Negrín die Zukunft in zutreffender Weise ein. Er ging davon aus, dass die aggressive Politik Nazi-Deutschlands zu einem Krieg mit den Westmächten, vor allem mit Frankreich, führen würde. In diesem Fall, so das Kalkül des Ministerpräsidenten, müssten die Spanische Republik und die westlichen Demokratien Verbündete werden und bis zu diesem Zeitpunkt müsse die Republik ausharren. Personell sah er sie dazu durchaus in der Lage. Bei einer Gesamtbevölkerung der republikanischen Zone von ca. 12 Millionen Menschen standen 1938 noch etwa 800.000 waffenfähige Männer zur Verfügung. Des Weiteren ging Negrín davon aus, dass die Frankisten trotz ihrer bisherigen Erfolge ohne die Unterstützung Deutschlands und Italiens und ohne den Einsatz marokkanischer Söldner nicht siegen könnten. In dem am 1. Mai 1938 der Öffentlichkeit übergebenen 13-Punkte-Programm der Regierung der Nationalen Einheit, das die Eckpfeiler einer demokratischen Nachkriegsordnung Spaniens beschrieb, wurde auch der Abzug aller ausländischen Streitkräfte vom spanischen Boden gefordert. Den 13 Punkten entsprechend bot Juan Negrín am 21. September 1938 bei einer Rede vor dem Völkerbund an, die Angehörigen der internationalen Brigaden nach Hause zu senden. Er erwartete im Gegenzug, dass auch Deutschland und Italien den Rückzug ihrer Truppen aus Spanien anordnen würden. Der italienische Faschistenführer Benito Mussolini ging scheinbar auf das Angebot ein und versprach, 10.000 italienische Freiwillige aus Spanien abzuziehen, wenn die republikanische Seite die gleiche Anzahl repatriiere. Allerdings war allein das italienische Spanienkorps, das sogenannte Corpo Truppe Volontarie, insgesamt fast achtmal so stark. André Marty betonte am 25. September 1938 in einem Interview mit der Zeitung Las Noticias, dass die Interbrigadisten die Haltung der spanischen Regierung zwar verstünden, den Befehl zu ihrem Abzug in dem Moment, in dem sie am Ebro dringend gebraucht würden, aber nicht nachvollziehen könnten. Zu hören, dass sie vor dem Sieg der Republik das Land verlassen sollten, sei ein furchtbarer Schock. Empört reagierte Marty auch auf die scheinheilige Zusage Mussolinis, denn zu diesem Zeitpunkt waren es nur noch ca. 10.000 Internationale, die sich in der republikanischen Zone aufhielten. Zu diesen zählten etwa 4000 Verwundete und Kranke. Zur Stärke der Internationalen äußerte Martí: Es gab nie mehr als 15.000 Interbrigadisten, ganz im Gegenteil zu den 150.000 ausländischen Soldaten in der faschistischen Zone. Nach neueren Berechnungen dürften es sogar noch mehr Ausländer gewesen sein, die die Frankisten unterstützten, setzte Franco bei seinem katholischen Kreuzzug gegen die gottlosen Roten doch allein zwischen 80.000 und 100.000 marokkanische Söldner ein. Zu den Ausländern an Francos Seite gehörten zudem, neben den erwähnten 78.000 Italienern, 20.000 Portugiesen und mindestens 20.000 Deutsche. Bei letzteren handelte es sich nicht nur um Angehörige der berüchtigten Legion Condor, sondern auch um deutsche Artilleristen, Panzerfahrer, Nachrichtensoldaten und Vertreter anderer Waffengattungen, die nach Spanien geschickt worden waren. Auch Katholiken und Faschisten aus verschiedenen anderen Ländern, so 700 Iren, hatten sich dem Kampf gegen die Republik angeschlossen. In den internationalen Brigaden wurden die 13 Punkte Negrins intensiv diskutiert und zum Gegenstand der politischen Unterrichtung gemacht. Einige meinten, dass alle Opfer umsonst gewesen seien. Martí verteidigte trotz seiner Enttäuschung die Vorstellung Negrins, Republikaner und Frankisten sollten allein unter sich und ohne ausländische Einmischung eine Friedensregelung treffen. Er argumentierte, der Vorschlag zum Abzug der Internationalen, mit dem man den ersten Schritt gehe, sei nicht nur eine Lektion für die europäischen Demokratien, sondern auch für die totalitären Länder, die eine Invasion planten, testeten und in der Praxis durchführten. Es war dies indes eine Lektion, die die Faschisten schlicht ignorierten. Barcelona etwa wurde am 26. Januar 1939 von marokkanischen Truppen eingenommen, unterstützt von Italienern und deutschen Panzern. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 118. Die internationalen Brigaden verlassen Spanien. Erster Teil. Eine Niemandsland-Produktion 2019. Zum Nachlesen. Ich verlas einen Artikel aus der Zeitung Junge Welt vom Oktober 2018. Der Autor heißt Werner Abel. Die Auszüge aus den Reden von Hans Kahle und Juan Negrín wurden dem von der Agencia de Información Mundial Antifascista herausgegebenen Boletín Especial de Prensa Dedicado a la Despedida de las Brigadas Internacionales, erschienen Barcelona 1938, entnommen. Die Übersetzung besorgten Marguerite und Manfred Bremer. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón con un barquito. Me verás cruzar el puente en un barco. Tausend Jahre steht die Welt, plötzlich hat man mich hineingestellt und ich sehe gleich, das Leben ist gar nicht so leicht, denn das Glück zu fangen ist so schwer, alle Menschen jagen hinterher, einmal möchte jeder sagen, ich habe. Wirklich zu mir. Guten Tag, liebes Glück, das ist reizend von dir. doch ich bitte dich, darauf gib mir dein Wort, geh nicht so schnell wieder von mir fort. Guten Tag, liebes Glück, reich mir einmal die Hand, denn ich hab dich gesucht, bis ich heute dich fand. Lass die anderen nun einmal warten und bleib hier, liebes Glück, bei mir. Jeden hab ich nach dem Glück gefragt, doch kein Mensch hat mir den Weg gesagt, bis ich beinahe eines Tages die Hoffnung verlor. Doch im allerletzten Augenblick kam es dann an meine Tür zurück, und nun steht es wie ein Wunder im Märchen davor. El meu avi era de la Quinta del Bressol, a la Guerra Civil, i em sembla molt important i valuós que Niemens Land produeixi aquesta sèrie històrica, És l'Eva de tot. Us recomano la novel·la Incerta Glòria, de Joan Sales, per tenir una impressió més de la crueldat que va suposar aquella època. Una forta abraçada. Nichts, was ich trinken kann. Ich weiß meine Zunge und trinke, was ich kann. Öffne eine Handballtür. Mach nicht auf, mach nicht auf, mach nicht auf. Leer, ich bin leer, ich höre nichts. Ich bin Nummern, keine Zahlen. Ich bin das Freizeichen. Ich bin schreit mich an. Ich bin nichts von Sinn. Ich bin nichts wie raus aus diesem Traum. Ich bin ja, ja, ja. Mach nicht auf! Leer, ich bin leer, ich bin nothing leer, ich bin die reine leer, ich bin geworfen, offenbar, ich bin nichts als Licht, ich bin nur Chor nichts, ich bin ein neuer Tag, irgendwo, nur nicht hier, ich bin irgendwo. Öffne eine andere Tür. Mach nicht auf! Nicht leer, ich bin leer, ich bin nothing leer. Leere Menge, ohne Elemente. Alle Elemente in Aufruhr bringen. Ein Besen sacken, Feuer anfachen. Jetzt sind wir in diesem Zimmer. Mach nicht auf! völlig leer. Ich bin mein Gast, du hattest nichts mehr. Ich bin mein Gast, du lässt dich gehen. Nothing. Ich bin mein Gast, du hattest nichts. Aber das tut mich nicht. Wenn meine Mitte noch leuchtet, wenn meine Mitte noch leuchtet, wenn meine Mitte noch leuchtet, wenn meine Mitte noch leuchtet, wenn meine Mitte noch leuchtet, wenn meine Mitte noch leuchtet, wenn meine Mitte noch leuchtet, wenn meine Mitte noch leuchtet, wenn meine Mitte noch ungefähr leuchtet, wenn meine Mitte noch ungefähr leuchtet, wenn meine Mitte noch ungefähr leuchtet, mach mich auf, mach mich auf, mach mich auf den Weg. April, April, der macht, was will. Doch dann kommt der Mai. Ich sage Juhai. Im Niemandsland, Parampampai, bei Kontrabandai 91,4 FM. I la fai. Hallo, noch einmal. Ein früher Nachmittag hier im Zentrum von Barcelona. Wunderschönes Wetter, strahlender blauer Himmel mittlerweile. Werner im Studio. Was wollen wir noch? Was kann man sich noch wünschen an diesem Tag? Ja, ja. Sind wir wieder wunschlos glücklich? Nein, Werner. Barça ist natürlich leider nicht im Endspiel. Ich war auch sehr enttäuscht. Ich hatte auf ein Endspiel Ajax gegen Barça gehofft. Und dann sowas. Haben die gegeneinander gespielt? Ich habe das schon wieder völlig vergessen. Ja, wie erklärst du dir das? Als Fußball, irgendwie bist du ja auch ein Fußball- oder ein Barca-Experte. Fußball vielleicht nicht, aber als Barca-Experte, wie erklärt man die das? Erklärung, was ist da passiert? Die Erklärung ist die gleiche bei diesem Spiel wie beim allerersten Fußballspiel vor 150 Jahren hier in Europa. Der Ball ist rund. Der Ball ist rund, da kann alles passieren. Ja gut, es ist auch viel Glück immer dabei, das muss man wirklich als Fußballspieler, ich sag das als Spieler, das Glück im Fußball ist manchmal nur 5 cm lang oder breit oder hoch, dann geht der Ball nämlich rein oder daneben oder an die Latte oder der Torwart hat noch seine Fingerspitzen dran. Die anderen kommen zweimal vor dein Tor und führen 2-0 und so weiter und so weiter. Diese Diskussion läuft seit Jahrhunderten, seit den alten Mayas, die da ja auch angeblich Fußball gespielt haben, mit irgendwelchen Und da gibt es Elfmeter und der Torwart hat wieder Angst, so ist das. Ja, das war, aber gut, schade, schade, schade, sagen wir auch, hier vom Niemandsland aus, wir hätten, oder ich zumindest, gerne ein Endspiel gehabt, Barça gegen Ajax in Madrid. Nun kommen also zwei englische Truppen nach Madrid und das Spiel hat für unser einer dann natürlich etwa die Bedeutung wie ein Spiel aus der englischen Liga. Schade, schade, schade. Und herzliches Beileid an alle Barca-Fans. Gut, die Barca-Fans trauern, aber es gibt ja noch viel Schlimmeres. Ich trauere auch, aber warum ist dir aufgefallen, dass ich ein schwarzes Hemd anhab heute? Ja, ist warum? Jemand gestorben, Werner, oder was? Ist jemand gestorben. Rubalcaba. Genau. Der Vater unserer Demokratie ist gestorben. Also hat einen Schlaganfall vor 2-3 Tagen und ist dann 2 Tage später gestorben. Und die Leute, die so ein bisschen spanische Geschichte, die Jüngere verfolgen, denen müsste der Name Rubalcaba was sagen. Und es ist wirklich ein wichtiger Mensch gewesen. Ne? Jetzt kriegt er also ein Staatsbegräbnis. Pedro Sanchez kommt sofort nach dem Schlaganfall aus Rumänien zurückgeflogen nach Madrid. Und da waren dann also jetzt alle da bei diesem, alles was Rang und Namen hat in der spanischen Gesellschaft, bei diesem Ergräbnis, die ganze Klasse Politiker, ne, alle Politiker aus allen möglichen Parteien und Ecken, Bankiers, Unternehmer, Bischöfe und natürlich das Königshaus und wie gesagt La Crème de la Crème. Warum wird dieser Mann so beigesetzt. Ne? Also wenn Dedi und ich, wenn wir dann mal so weit sind, da kriegen wir sicher kein Staatsbegräbnis. Vielleicht sogar begräbt uns der Staat vorher. Oder wir werden im Straßengraben verscharrt, in einem Massengrab nach dem Bürgerkrieg. Ja. Also gut, jedenfalls dieser Alfredo Rubalcaba war also einer der ganz Großen, der nach Franco-Zeit offenbar der Verteidiger der Verfassung von 78, der Demokratie schlechthin, ne? Der Bezwinger des Terrorismus von ETA, ein Staatsmann, wie er im Buche steht. Ne? Und jetzt das große Lamento. Was soll nur aus uns werden ohne ihn? Ja, wie gesagt. Vielleicht könnte man hinzufügen, dass Alfredo Rubalcaba wirklich eine sehr entscheidende Rolle bei den Geheimverhandlungen mit ETA geführt hat. Das sollte man wirklich nicht verachten und unterschätzen. Der Mann hat wirklich dafür gesorgt, dass im Baskenland so eine Art Friedenssituation erreicht wurde, zu welchem Preis auch immer. Die Rechten haben ihn ja dafür unheimlich angegriffen und ihn als Verräter beschimpft und jetzt stehen sie an seinem Grab und trauern. Und Rubalcaba hat auch etwas Entscheidendes gemacht in seinem Politikerleben. Er hat sich nicht an dieser Drehtür Politik beteiligt. Das heißt, er hat sich nicht von einem Großkonzern und einer privaten Wirtschaft nachher kaufen bzw. bezahlen lassen. Das sind eigentlich wichtige Sachen, die man erwähnen sollte, bei aller Distanz, die wir natürlich zu einem sozialdemokratischen Politiker hier haben müssen und haben. Aber er war doch ein sehr ehrenwerter Mensch, das muss man einfach sagen, sonst entsteht vielleicht doch ein bisschen schiefes Bild. Ja, also das stimmt, diese zwei Punkte waren wichtig und wenn man ihn so anguckt als Person, der Eindruck, den er macht, wie er spricht und so, ist also ganz klar, er ist nicht einer von den Schlimmsten, sagen wir mal. Von den falschen Hunden war er nicht. Aber dann gibt's natürlich jetzt bei dieser ganzen posthumen Euphorie und doch immer wieder Leute, die dann denen das nicht gefällt und die es nicht lassen können, so einen Wermutstropfen in die Freude zu kippen. Und da gibt's zum Beispiel einen José Amedo Fuse. Das war ein höherer Polizist im Baskenland Mitte der 80er Jahre und der sagt jetzt, Rubalcaba war einer, deren die Gall gedeckt haben, er war ihr Sprecher. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, wenn das ein angeklagter Polizeikommissar sagt. Die reden sich natürlich dann gerne mit allen möglichen Sachen raus. Gut. Also man muss sich den Mann genau angucken. Ne? Und natürlich, das wissen wir ja, wenn jemand stirbt, dann wird er immer automatisch zum Heiligen. Und der war also schon Anfang der 90er Jahre unter Felipe González Minister. Ne? Mehrere Ministerposten und dann kam Aznar an die Macht, die PSOE war in der Opposition dann und ab 2000, wann war das? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ist ja egal. Jedenfalls war er dann, nachdem die Sozialisten wieder die Wahlen gewonnen hatten, unter Zapatero Innenminister von 2006 bis 2011. Dann hat Zapatero verloren gegen Mariano Rajoy und dann wurde er Generalsekretär der PSOE. Und also du hast es ja schon gesagt, er hat dann da sich eingemischt in diese zuerst Verhandlungen mit ETA, wo ja die offizielle Linie war, es wird nie verhandelt mit Terroristen, aber unter der Hand gab es natürlich immer diese Kontakte und Verhandlungen. Und dann kommt das Jahr 2004, März, 11. März 2004, wo es in Madrid die Anschläge gibt gegen islamistische Anschläge, gegen die Nahverkehrszüge in Madrid. Und dann hat er mit der PP, mit der konservativen Regierung, diesen Antiterrorakt, Pakt, dann verhandelt. Gut, der sogenannte immer nie zugegebene Dialog mit ETA hat stattgefunden. Und dann gab es wieder einen Waffenstillstand, der am Ende doch wieder nicht eingehalten wurde. Und dann hat er tatsächlich die Verhandlungen abgebrochen und hat wieder verstärkt auf die Polizei gesetzt. Und gut, aber jetzt, was steckt dahinter? Diesem Rubalcaba wird immer wieder werden Gerüchte laut, dass er doch irgendwie was zu tun hat mit diesem GAL, also eine Anti-Terror-Einheit, aber paramilitärisch. Ne? Also eine Art Todesschwadron, genau, könnte man sagen, genau, wenn man es ganz deutlich sagen will. Ja. Und solche Sachen gab es natürlich nicht nur Mitte der 80er Jahre unter der sozialistischen Regierung, sondern auch schon vorher, ne? Mit Franco schon und in der Nach-Franco-Zeit, in der Transition Triple A, Batallón Vasco Español hießen die Kommandos Antimarxistas. Und jetzt aber diese GAL, also Grupo Antiterroristas de Liberación soll das heißen, ne? Das waren eben die Kloaken des Staates da Mitte der 80er Jahre und die haben immerhin 28 Morde auf ihrem Konto. Ne? Und jetzt hinterher, jetzt inzwischen ist klar, dass viele davon überhaupt nichts zu tun hatten mit ETA. Ne? Die hatten nur angenommen, das sind Sympathisanten oder Mitglieder, das hat dann schon gereicht, um die. Es reichte manchmal umzulegen, als junger Mensch zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und dann wurde man entführt. Da gab es ja diesen berühmten Fall von diesen zwei jungen Basken, die dann verscharrt wurden irgendwo. Erst verschwunden, dann verscharrt. Ja. Also genau. Und solche Geschichten sind da passiert. Das ist ein sehr düsteres Kapitel in der spanischen Nach-Franco-Geschichte, das eigentlich immer noch nicht ganz ausgeleuchtet ist, aber mittlerweile weiß man, was da gelaufen ist. Die Frage ist, wer zu diesem Zeitpunkt Innenminister war, der muss etwas davon gewusst haben und muss sich auch für solche Sachen verantworten. Das ist einfach so, sonst wäre man kein Innenminister. Das ist schon mal klar. Ja, also angefangen hat die Sache 1981, genau, mit wo sie zwei junge Basken, die hatten einen Raubüberfall gemacht im Baskenland und dann zwei von diesem Kommando konnten dann fliehen nach Frankreich. Und dann zwei Jahre später hat diese Staatsterroreinheit, die aufgespürt in Frankreich, hat sie wieder ins Baskenland gebracht, natürlich über die Grenze, und in eine Kaserne gesteckt der Guardia Civil. Diese zwei, das waren Lassa und Zavala, haben sie dort tagelang gefoltert und dann Genickschuss für beide. Ja. Dann haben sie die Leichen nach Südspanien, nach Alicante gebracht und dort vergraben im ungelöschtem Kalk. Ne. Wieder zwei Jahre später wurden diese Skelette dann zufällig gefunden von irgendjemand, der da vorbeiging, spazieren ging. Und dann haben sie schlage und schreibe 10 Jahre gebraucht, um die zu identifizieren. Kannst du dir das vorstellen? Ja, und das war dann 85 und 10 Jahre später, 1995, wissen sie dann, das waren die beiden. Dann geht es natürlich los. Nachforschung, Justiz, Gerichtsverhandlungen. Und da kommt dann eben raus, dass nicht nur Polizisten und Kommandeure der Guardia Civil, General der Guardia Civil war auch dabei, sondern eben auch hochrangige Mitglieder von der sozialistischen Regierung dahinter stecken. Und da war zum Beispiel der damalige Innenminister Barrio Nuevo, der Direktor für Staatssicherheit Rafael Vera, Generalsekretär der PSOE in Vizcaya, ein gewisser García Damborenia, Francisco Álvarez Cascos und die wurden auch verurteilt dafür. Ne? Und also bis heute hat sich die PSOE nicht distanziert von dieser Geschichte oder gar entschuldigt. Ne? Die haben bis heute ist offiziell nicht klar, wer dieser geheimnisvolle Mr. X ist, der bei der Kommandostruktur von dieser Gruppe da ganz oben an der Spitze stand. Und ganz viele, die mit der Aufklärung befasst waren, Juristen, die haben ganz klar, da geht der Mr. X, ist der damalige Ministerpräsident Felipe González. Aber bis heute traut sich keiner, das zu sagen, außer Pablo Iglesias von Podemos, der hat da mal eine Anspielung gemacht im Parlament vor vielleicht 2 Monaten und dann sind sie über die Kehle gefahren. Hergefallen. Ja. Gut, also wir werden es wahrscheinlich nie wissen oder frühestens in 50 Jahren, ob der Rubalcaba da selber auch Dreck am Stecken hat. Man kann das glauben oder nicht. Also ich persönlich würde erst mal sagen, nicht. Ne? Aber wahrscheinlich ist er selber schuld am Aufkommen dieser Gerüchte, weil der hat dann, wo er selber dann später Innenminister war, immer und immer wieder wiederholt und gesagt, die sozialistische Regierung hatte nichts zu tun mit diesen Vorkommnissen und egal. Also das kann man mir nicht erzählen. Das bin damalige hohe Chargen von der PSOE mit drin verwickelt war, dass dann einer, der ein bisschen später da ankommt, überhaupt nichts davon weiß und die Frechheit hat zu sagen, der Staat hatte nichts damit zu tun. Ja? Also da deshalb ist er auch natürlich ein großer Staatsmann. Ne? Die Staatsräson muss unter allen Umständen verteidigt werden. Man kann natürlich vermuten, dass in einem nachfrankistischen Staat die alten Strukturen, die noch bestehen in Militär, Geheimdienst und Polizei, dass die eine gewisse Unabhängigkeit von der jeweiligen Regierung besessen haben. Davon muss man einfach ausgehen. Das ist, glaube ich, eine Tatsache. Und dass wahrscheinlich dann die Roten, wie sie die damals nannten, in viele Staatsgeheimnisse überhaupt nicht eingeweiht wurden und vielleicht in diese geheimen Strukturen auch gar nicht mit einbezogen wurden, das kann man auch vermuten, das kann naheliegen. Wir können das nicht ausschließen. Insofern denke ich auch, was du sagst, als Mensch und als Politiker war das nicht einer der schlimmsten, Alfredo Rubalcaba. Als Innenminister war es halt ein Innenminister und ein Innenminister ist niemand anderes als das, was er ist. Und er ist verantwortlich für alles, was in seiner Legislaturperiode in dem Staat geschieht. Egal, ob er davon wusste oder nicht. Wenn er nicht davon wusste, noch schlimmer, dann war er ein schlechter Innenminister, der sich hat reinlegen lassen von seinen eigenen Leuten. Ein paar Informationen in ganz, ganz eigener Sache. Das sollen die Hörer nun wirklich wissen. Wir hatten diese Woche ein riesiges Problem. Und zwar ging es um die mögliche Abschaltung unserer Antenne auf dem Carmel. Dazu ein paar erklärende Worte hier aus dem Niemandsland auch. Contrabanda FM 91.4. Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión. Entonces, estamos aquí en el Carmelo. Ya lo hemos oído. El recurso de pararlo todo. Con los chicos de contrabando, ¿no? Y ayer pues, le avisamos a él. Antonio está de viaje en Chile. Sí, Antonio me avisó a mí. Claro. Ah, ich erkläre mal kurz, worum es ging. Also, das Rathaus ordnete per richterlichen Beschluss die Schließung von 3 Diskotheken an. Das betraf uns nicht. Pacha, Choco, Carpe Diem. Die Lokale liegen am Front Maritim. Grund schwerwiegende Mängel bei den Sicherheitsanlagen und Sicherheitsauflagen, Notausgänge und so weiter. Auch die Schließung von einer Reihe nicht legaler Radioantennen, und jetzt kommen wir zu uns, auf dem Mont Carmel im Turo de Rovira, auf den Hügeln hoch über der Stadt, wurde angeordnet. Was natürlich einen gewissen Alarm bei den betroffenen Betreibern und Radiosendern auslöste. Wir von Contrabanda waren mit im Sack. Warum? Auch unsere Antenne von Contrabanda FM war von der Maßnahme indirekt betroffen, die sich zwar, Achtung, gegen sogenannte kommerzielle Sender ohne Lizenz richtete, also sogenannte kommerzielle Piraten, das sind Latino-Sender und Sender, die sehr viel Geld einnehmen, weil die sehr viel Werbung machen und wirklich Hunderttausende von Euros pro Jahr umsetzen. Aber wegen der Nähe auf dem gleichen Grundstück waren wir automatisch mit im Sack. Wir waren mit eingeschlossen. Ayuntamiento de Barcelona. Noch etwas Interessantes. Die Nachricht bekamen wir per WhatsApp über Chile. Das heißt, das Rathaus von Barcelona erlässt einen richterlichen Schließungsbefehl gegen illegale Antennen auf einem Grundstück, das dem Rathaus von Barcelona auch gehört, seit über 50, 80, 90 Jahren. Und dieser, sagen wir mal, Schließungsbefehl der illegalen Antennen geht an den Herrn, der auf dem Grundstück praktisch sein Haus gebaut hat, der uns die Antenne vermietet. Und dieser Herr hat dann einem Radiokollegen, der gerade in Chile war, diese Nachricht übermittelt und der hat sie uns dann wieder nach Barcelona zurückgeschickt. Und so haben wir davon erfahren. Gut, als die Techniker gegen 12 Uhr am Mittag vor dem Antennengrundstück eintrafen, einen richterlichen Schließungsbefehl in der Hand. Es war eine Frau und drei Herren, trafen sie auf etwa 25 Kontrabandistas, Radiomacher und Hörerinnen, denen es gelang, die Schließung zu verhindern. Contrabanda no se toca, haben wir gesagt. Contrabanda wird nicht angefasst. Hände weg von Contrabanda. Wir sind ein freies Radio, wir sind ein nicht kommerzielles Radio seit 28 Jahren. Was wir hier im Hintergrund hören, ist die Stimme des Herrn, dem das Grundstück gehört, auf dem die Antennen stehen. Und der war natürlich direkt betroffen und hat sofort eine Art Widerspruch gegen die richterliche Verfügung eingelegt. Und dann kamen noch verschiedene Sachen zusammen. Eine Sache, die eine sehr große Rolle spielt, ist, dass der Beschluss richtet sich nur gegen diejenigen Antennen, die in den letzten 10 Jahren aufgestellt wurden. Unsere Antenne besteht aber schon seit 28 Jahren. Insofern kann man uns auf diesem legalen Wege eigentlich nichts machen. Fantastico y me parece contundente. No sé si tú, Alfonso, eres abogado o... No, esto lo hace un abogado que él lo conoce, que es el mejor de toda España. Qué bien. Gut, die Besitzer oder der Besitzer des Antennengrundstücks, gegen den die Schließung sich in erster Linie richtet, hat sofort einen Widerspruch gegen die Schließung eingelegt. Über seinen Anwalt. Der hat uns immer wieder betont, der beste Anwalt Spaniens, den wir haben. Sodass vorerst nicht mit einem Abbau der Antennen zu rechnen ist. Auch hat Contrabanda FM seine Kontakte ins Rathaus genutzt, um mit den Verantwortlichen zu verhandeln. Galapin, Janet Sanz und andere gaben ihrem Erstaunen über die vom Rathaus beschlossene Maßnahme Ausdruck. Man werde versuchen, die Schließung gegen Contrabanda zurückzunehmen und sich um ein Ersatzgrundstück für unsere Antenne zu kümmern. Das sind allerdings Versprechen, die werden hier 2 Wochen vor der Wahl mündlich auf einem Flur und in meinem Fall bei einer Wahlveranstaltung gegeben. Und diese Versprechen, die sind leider, haben leider so gut wie keinen Wert. Es sind sehr nette Absichtserklärungen, die, ja, die schön sind und die uns gefallen. Aber gesetzt den Fall, unsere, ja, Sympathisanten im Rathaus werden nicht mehr gewählt und ein anderes Rathaus kommt eine andere Besetzung kommt ins Rathaus, zum Beispiel die Separatisten oder die Independentistas, dann wird ein ganz anderer Wind wehen und dann müssen wir gucken. Contrabanda no es una radio comercial, no es una radio, no es una radio legal, pero tampoco es una radio ilegal, sino que es alegal. Porque en contrabanda nadie hace negocio, que contrabanda nadie saca beneficio. Meine Kollegin hier von Jaguar, La Memoria del Jaguar, eine junge Frau, die hier auch eine Sendung macht, die sagt, dass Contrabanda kein legales, aber auch kein illegales Radio ist. Contrabanda ist ein allegales Radio und hat ein Recht als nicht kommerzielles Radio aufgrund der Bürgerrechte und aufgrund der Meinungs- und Informationsfreiheit zu senden. Und niemand hat uns jemals dieses Recht abgestritten. In den schlimmsten Zeiten der PP-Regierung und der CIO-Regierung hier wurden wir unter diesem Gesichtspunkt eigentlich immer respektiert. Und es ist grotesk, dass ausgerechnet unter einem progressiven und linksalternativen Rathaus nun über eine urbanistische Entscheidung, eben über das Grundstück, dieser Hebel auch gegen uns eingesetzt wird. Also eine sehr, würde ich mal sagen, groteske und verrückte Situation, die man den Hörerinnen und Hörern erklären muss, damit sie wissen, worum es geht. Es ist kein Angriff auf unseren Sender, es ist kein Angriff auf unsere Art, Meinungsfreiheit auszuüben, es ist kein Angriff auf die Pressefreiheit, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Es ist ein Versuch, einen urbanistischen Plan durchzusetzen. Und jetzt komme ich zum Schluss unserer Ausführungen. Dieser urbanistische Plan besteht darin, dass oben auf dem Karmelberg ein großes Grundstück vor 60, 70 Jahren bebaut wurde mit sogenannten Chabolas, mit irgendwelchen Hütten, die dann später auch mit festen Steinen ausgebaut sind, die da ohne Baulizenz seit Jahrzehnten stehen. Nun besteht seit über 20 Jahren ein Plan im Rathaus, genau in dieser Gegend alle Gebäude abzureißen, auch die Antennen abzureißen und einen Park für die Bürger zu erstellen. Einen Bürgerpark, der soll zu beiden Seiten des Hügels sich langziehen und die Leute sollen da weggesiedelt oder umgesiedelt werden. Da sind wir also leider mit von betroffen von diesem Plan. Wir haben dann auch oben auf dem Berg mit den Nachbarn und den Leuten gesprochen, die da wohnen. Da kamen auch einige dazu, die waren sehr neugierig. Viele haben uns unterstützt, aber es gab auch sehr kritische Stimmen. Es gab Leute, die haben gesagt, diese Antennen sind gesundheitsschädlich, die sollen weg. Da ist zum Beispiel eine riesige Mobilfunkantenne, die muss weg. Hier sind schon unheimlich viele Leute an Krebs gestorben. Du bist Oyente oder hast du Programm? Ich bin Oyente. Das heißt, wir haben verschiedene Probleme, die wir angehen müssen in den nächsten Wochen und Monaten und in der nächsten Zeit. Wir müssen also dafür sorgen, dass die schädlichen Antennen da oben wegkommen. Unsere Antenne ist keine große Antenne. Wir senden mal gerade mit 500 Watt. Das ist nichts, was überhaupt eine Maus schädigen könnte, aber die großen Mobilfunkantennen. Außerdem stehen da oben die Antennen der Feuerwehr, Antennen von irgendwelchen Kommunikationseinrichtungen, Antennen von großen Radiostationen und die Legalität dieser Antennen ist auch in der Schwebe. Gut, um die Sache kurz zu machen, es wird sich im Moment noch nichts entscheiden. Unsere Antenne ist erstmal, könnte ich sagen, halbwegs gerettet, aber auf lange Sicht wird sie irgendwann umgepflanzt. Und eine Antenne in einem Freizeitpark ist auch kein Problem, die kann man umzäumen und die kann da stehen, die wird niemanden stören. Meine Damen und Herren, es geht jetzt auf 14 Uhr zu, wir haben schon 14 Uhr und kommen gleich nach einem Lied mit der Katastrophenblock-Geschichte. Hemos evolucionado. Bueno, a mí, aparte de todas las guerras internas que hubo en su momento, a mí lo que más me interesa de contrabanda es que la contrabanda persiste en la antena. Y aparte de todos los... es lo que siempre he dicho y lo sigo diciendo. O sea, la contrabanda está en la ciudad, está en antena y emitiendo. Menschen über Männer, Menschenfresser, Menschen fressen Professoren und Penner. Menschenfresser, Menschen können Menschen gar nicht riechen. Menschenfresser, Menschen sehen Menschen gerne kriechen. manchmal vegetarisch. Menschenfresser, Menschen sind nicht immer blond und arisch. Ich bin der Meinung, dass alle Niemandsland hören sollten, denn es ist eine aktuelle und kritische Radiosendung und man kann sehr gut seine Deutschkenntnisse verbessern. Ihr könnt euch auch gut über Kultur, Politik und Geschichte informieren. Und es gibt immer tolle Musik. Jawohl, in Niemandsland. 91.4 FM in Barcelona bei Kontrabanda. Und hier beginnt der Katastrophenblock im heutigen Niemandsland. Es ist Montag, der 13. Mai 2019. Stolz und Trauer. Es gab, wie immer, jedes Jahr die traditionelle Parade zum Tag des Sieges in Moskau. Putin warnt da vor falschen Helden. Mit der traditionellen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau hat Russland am Donnerstag vergangener Woche den Jahrestag des sowjetischen Siegs im Zweiten Weltkrieg begangen. Eröffnet wurde sie mit dem berühmten Lied »Steh auf, du Riesenland«, zu dessen Klängen eine Gruppe Soldaten eine historische Fahne des Sieges trug. Mehrere tausend Ehrengäste verfolgten die Parade von einer Tribüne an der Kremlmauer aus. С днём победы! Ура! Ура! Beteiligt waren insgesamt 13.000 Soldaten aller Waffengattungen und 130 Fahrzeuge. Die Kolonne wurde angeführt von einem historischen T-34-Panzer und abgeschlossen von einigen mobilen Interkontinentalraketen des moderneren Typs RS-24 Jaws, im NATO-Jargon SS-27. Gezeigt wurden auch Kurzstreckenraketen des Typs Iskander und einige Exemplare des Panzers T-14 Armata. Die als beste Panzer der Welt gerühmte Konstruktion ging allerdings wegen zu hoher Kosten nicht in die Serienproduktion. Zum Schluss gab es eine Choreografie von Kadetten und Musikern der Hochschule für Militärmusik, die der Parade einen eher heiteren Ausklang verliehen. Der als Teil der Parade geplante Überflug von 74 Flugzeugen und Hubschraubern wurde wegen des schlechten Wetters abgesagt. Steht da auch in dieser Nachricht, ob unsere Bundesregierung eine Delegation hingeschickt hat, um mitzufeiern? Oder? Nein, da wird ja nichts mitgefeiert. Was gibt's denn da zu feiern? Ich meine, da wurde Deutschland besiegt. Da sind wir doch zusammengebrochen. Ja, nee, da wurde also nicht viel gefeiert. Ich nehme an, da schickt die Kommunistische Partei Deutschlands immer jemand hin und auch gibt es immer wieder Abordnungen von antifaschistischen Gruppen, die da auch Präsenz und Flagge zeigen. Aber so offiziell wird das in Deutschland doch sehr klein gekocht, das Thema. Einmal, weil es schon so lange her ist und B, weil man sich ja auch nicht immer wieder jetzt über 70 Jahre später noch mit diesem bösen Regime identifizieren würde. Die Parade wurde von Verteidigungsminister Sergei Shoigu und Staatspräsident Wladimir Putin abgenommen. Sie saßen vor einer himmelblauen Installation mit der Inschrift Pobeda, Sieg, die das Lenin-Mausoleum verdeckte. Einziger ausländischer Gast, Achtung, war der ehemalige kasachische Präsident Nursultan Nazarbayev. Putin erklärte in einer kurzen Rede, der 9. Mai sei für Russland ein Tag des Stolzes, aber auch der Trauer. Der Krieg habe in jede sowjetische Familie Lücken gerissen und jede Familie habe ihre eigenen Helden, derer sie mit Dankbarkeit gedenke. Die Lehren, so sagte Putin, des Zweiten Weltkriegs seien weiterhin aktuell. Russland werde auch künftig alles tun, um sein militärisches Potenzial zu gewährleisten. Es könne nicht zugelassen werden, dass in einigen Ländern versucht werde, die Geschichte umzuschreiben und falsche Helden aufzubauen. Zum Abschluss gratulierte Putin dem russischen Volk als dem Volk der Sieger. Ja, wer hörte das nicht gerne, Werner? Wir sind ein Volk der Sieger. Denk mal an die Katalanen, wenn die eines Tages sagen können, wir sind ein Volk der Sieger. Mit dem doppelten Akzent auf Stolz und Trauer in seiner Rede trug Putin der sich ausdifferenzierenden Stimmung in der russischen Gesellschaft Rechnung. Nach einer Umfrage des von westlichen Stiftungen mitfinanzierten Levada-Zentrums von Ende April empfinden, Achtung, 48% der Russen beim Gedanken an das Kriegsende stolz auf den Sieg, 23% Trauer, 27% beides. In wachsendem Maße scheint aber Distanz zu den Paraden als Form des Gedenkens aufzukommen. Nur noch 23% halten diese Zeremonien für angemessen. 52% sprachen sich dafür aus, besser für die Kriegsveteranen zu sorgen. 23% wollten sich im Gedenken an die Opfer des Krieges für die Stärkung des Weltfriedens und die Beendigung aller bewaffneten Konflikte einsetzen. Ja, ich meine, dass der Sieg der Roten Armee da heute gefeiert wird, ist ja verständlich und vernünftig und ich freue mich natürlich mit, ne? Jetzt auf der anderen Seite haben wir ja gerade gesagt, unsere Regierung hält sich da lieber vornehm zurück, wie viele andere auch. Aber gut, die Sache, die Geschichte ist natürlich weitergegangen. Und was machen russische Waffen und russische Flugzeuge heute zusammen mit der syrischen Armee. Seit 2 Wochen bombardieren sie wieder eine Stadt in Syrien. Und wo wieder 180.000 Flüchtlinge jetzt unterwegs sind nach Norden, Richtung türkische Grenze. Und so ähnlich ist es wie früher bei anderen Städten in Aleppo und in Raqqa. Nur ging es da um Leute von ISIS, also die dort bombardiert wurden und ihre Angehörigen natürlich auch. Aber diesmal, die sind praktisch schon besiegt und in Auflösung begriffen. Diesmal bei dieser Bombardierung jetzt in Idlib, heißt diese Stadt, die hat 1,5 Millionen Einwohner, im Prinzip aber jetzt das Doppelte, 3 Millionen. Also die Flüchtlingswelle, es geht dorthin. Und der Unterschied ist eben da, dass jetzt die Opfer sind, die jetzt bombardiert werden, keine islamischen Fundamentalisten mehr sind, sondern Mitglieder von anderen Gruppen. Also da gibt es dieses Ejército Siria Libre, freies Syrien. Dann gibt es Untergruppen von Al-Qaida, von den Hermanos Musulmanes. Und diese Leute, die da aktiv sind in diesen Gruppen, das sind zum Teil Laizisten oder Christen oder Aleviten, Drusen. Ja. Und, aber gut, jedenfalls das Problem ist jetzt, jetzt kommen wieder 180.000 Flüchtlinge dazu. Und die versuchen jetzt irgendwie in die Türkei zu kommen. Und was für die Türkei natürlich ein Riesenproblem ist, die haben jetzt schon 4 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, die Türkei. Und 3,6 Millionen davon kommen aus Syrien. Und da hat ja dann die Merkel, jetzt kommt unsere Regierung wieder ins Spiel, damals mit Erdogan diesen Deal ausgehandelt, dass die UE oder Deutschland diese Sache finanziert. Und wir haben jetzt schon 3 Milliarden Euro bekommen, um das zu organisieren. Die Türkei sagt, der türkische Staat selber hat schon 6-mal mehr ausgegeben dafür und jetzt werden nochmal 3 Milliarden nachgeschossen. Und stimmt irgendwo, denkt man natürlich, das verschwindet dieses Geld alles in irgendwelchen korrupten Taschen, aber diesmal nicht oder offenbar nur ganz gering, weil natürlich das auch kontrolliert wird dann von der Europäischen Union, was mit dem Geld passiert. Und diese Flüchtlinge da, die jetzt auf dem Gebiet der Türkei sind, die kriegen also kein Asyl und werden ja eher integriert, muss man sagen. So eine vorübergehende Notaufnahme. Also die kriegen so eine Art Visum für ja, vorübergehende Verläufe. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Also jedenfalls, wenn sie Flüchtlinge sind, laut UN, müssten sie ja eigentlich den Asylstatus erhalten. Ne? Das also nee, Asyl ist es nicht. Aber offenbar befristet, provisorisch sagt man, ne, bis die eben dann wieder zurückgehen, wenn der Krieg in Syrien vorbei ist. Und man muss sagen, dass die da tatsächlich an der Südgrenze zu Syrien massenhaft Installationen geschaffen haben und Infrastrukturen für Schulen, Gesundheitsversorgung und so weiter. Es gibt dann natürlich auch einen Aspekt, das ist der Aspekt der Turkomanen. Das heißt, es ist eine türkischsprachige Minderheit, die auf diesem Gebiet ist. Und die Türkei hat ja ihre Armee im Norden von Syrien stationiert. Das heißt, die Türkei hat inoffiziell ein großes Gebiet Nordsyriens annektiert und baut da ihre Infrastrukturen auch nach ethnischen Prinzipien auf. Das heißt, für ihre Turkvölker, gibt es da natürlich Infrastruktur und Hilfe. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, den man erwähnen müsste. Na, in diesem Fall sind es ja Araber, die kommen. Allerdings im Süden der Türkei haben immer schon starke arabische Minderheit gelebt. Und die kümmern sich oder arbeiten jetzt dafür auch, ne, an dieser Infrastruktur. Und also das ist alles ziemlich seriös, sagen wir mal, offenbar. Und also nur 7% von diesen Flüchtlingen leben in so Lagern, wie man das so kennt, ja, und die anderen nicht. Aber gut, das nur noch mal zum Thema russische Flugzeuge 1945 und heute. Nächste Meldung kommt aus Straßburg. Das Anti-Folter-Komitee des Europarats, CPT, hat kritisiert, dass Betroffene in der BRD häufig zu kurzfristig über ihre Abschiebungen informiert werden. Es sei unerlässlich, dass den Menschen rechtzeitig mitgeteilt werde, dass sie das Land verlassen müssen, erklärte das CPT an einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. In dem Papier hieß es, deutsche Behörden benachrichtigten die Betroffenen in Abschiebehaft erst spät oder in letzter Minute über ihre bevorstehende Abschiebung. Auch in Fällen, bei welchen die Betroffenen nicht in Haft waren, sei die Benachrichtigung nicht immer eine Woche vor dem Ausweisungsdatum erfolgt. Aus der Antwort des Bundesjustizministeriums auf den Report ging hervor, dass die Abschiebung in der Regel eine Woche vor dem Termin angekündigt werden soll. Bayern vertrete jedoch die Auffassung, dass Menschen durch die Abschiebehaft über ihre anstehende Ausweisung bereits informiert seien, hieß es in der Antwort. Berlin. Der aus der Bundesrepublik abgeschobene mutmaßliche Helfer des für das Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt beschuldigten Amis Amri, ein gewisser Bilal Ben Ammar, sitzt in Tunesien in Haft. Das teilte das tunesische Außenministerium der deutschen Botschaft in Tunis in einem Schreiben mit, das der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag. Bislang war der Aufenthaltsort Ben Ammars, den der Amin-Untersuchungsausschuss des Bundestags als Zeugen vernehmen will, unbekannt. Ben Ammar war am 1. Februar 2017 aus der Untersuchungshaft nach Tunesien abgeschoben worden. Nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hatte ihm keine Tatbeteiligung an dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz nachgewiesen werden können, bei dem am 19. Dezember 2016 12 Menschen ermordet worden waren. Thema Atommüll. Brockdorf. 7 Castor-Behälter mit stark radioaktiven Abfällen aus der Wiederaufbereitungsanlage im englischen Sellafield kommen später nach Brockdorf in Schleswig-Holstein als bisher gedacht. Einem Bericht des NDR vom Donnerstag zufolge ist es nach neuestem Stand erst im Jahr 2023 oder 2024 soweit. Als Grund nannte demnach der Geschäftsführer der Gesellschaft für Zwischenlagerung, BGZ, Ewold Seba, am Mittwochabend in Brockdorf, dass zunächst 2 Transporte nach Süddeutschland geplant sind. Dort sei bislang mit ersten Castoren schon ab 2021 gerechnet worden. Der Atommüll stammt aus deutschen Kraftwerken, auch aus dem in Brockdorf. Es wird laut Seba nach dem Verursacherprinzip verteilt. Spremberg, Thema Gedenkstätten für die Rote Armee. Im Bundesland Brandenburg haben Unbekannte 2 Gedenkstätten für im Zweiten Weltkrieg gefallene Rotarmisten geschändet. In Spremberg sind die zentrale Gedenkstätte auf dem Georgenberg und der sowjetische Ehrenfriedhof, einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg vom Donnerstag zufolge, kurz nach dem Ende der Veranstaltungen zum 8. Mai beschädigt worden. Laut Polizei seien auf die Anlagen 4 bis zu 1,5 Meter große Hakenkreuze, Schriftzüge und ein Davidstern geschmiert, sowie auf 57 Grabsteinen die Namen mit Signalfarbe übersprüht wurden. Laut RBB hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Thema Krieg in Nordafrika. Tripolis. In der Nacht zum Mittwoch ist in der libyschen Hauptstadt Tripolis das Gelände eines Internierungslagers für Flüchtlinge durch einen Luftangriff getroffen worden, in dem etwa 800 Menschen willkürlich festgehalten werden. Das teilte Ärzte ohne Grenzen am Donnerstag mit. Verletzt worden sei niemand, aber die internationale Gemeinschaft müsse die nahe des Kampfgebietes eingesperrten Menschen sofort aus Libyen herausholen, so die Hilfsorganisation. Mehr als 3000 Flüchtlinge und Migranten werden in Internierungslagern in und um Tripolis festgehalten, berichtete Landeskoordinator Sam Turner aus der libyschen Hauptstadt. Die Menschen hören die Granaten und Raketen, die um sie herum in der Umgebung einschlagen. Diese Menschen flehen uns an. Sie betteln darum, dass ihnen jemand hilft. Aber wir können nur wenig für sie tun. Berlin, die Demokratie in Mali verteidigen. Der Bundestag hat das Mandat für den UN-Einsatz der Bundeswehr im westafrikanischen Mali, MINUSMA, um ein weiteres Jahr verlängert. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag mit einer Mehrheit aus Stimmen der Regierungsparteien und Teilen der Opposition für eine weitere Beteiligung an der sogenannten Stabilisierungsmission bis Ende Mai 2020. Mali sei für die Stabilität der Sahelzone von besonderer Bedeutung, betonten Befürworter des Einsatzes, darunter Politiker von Union, SPD, Grünen und FDP. Werner wird uns gleich was über Stabilität in Mali vielleicht sagen können, einen kleinen Kommentar. Wir wissen ja, Mali muss unbedingt stabil werden. Auf welche Art das stabil gemacht werden soll und werden da Stützpfeiler aufgebaut, dass die Häuser da nicht einkrachen? Oder was versteht man unter stabil? Früher wurde die Demokratie am Hindukusch verteidigt und jetzt eben in Mali. Ja, richtig. So ist es halt in Zeiten der Globalisierung. Gut, gut. Mali sei für die Stabilität, also der Sahelzone, von besonderer Bedeutung, hatten wir gesagt. Gegen eine weitere Beteiligung an dem MINUSMA-Einsatz äußerten sich Abgeordnete von Linken und AfD. Die verteidigungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Christine Buchholz, kritisierte, der Einsatz habe das Land nicht befriedet, sondern militarisiert. CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte forderte dagegen im Namen der Union, dass die bei Auslandseinsätzen verwendeten Drohnen Heron-TP bewaffnet eingesetzt werden sollen. Also Leute per Drohne aus der Luft abknallen. Mit anderen Worten. Der MINUSMA-Einsatz soll den Friedensprozess in Mali unterstützen. Mit bewaffneten Drohnen natürlich. Nachdem der Norden des Landes 2012 vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen geraten war. Aktuell werden dazu rund 900 deutsche Soldaten in Mali und Niger eingesetzt. Die Personalobergrenze bleibt unverändert bei 1.100 Soldaten. Völker hört die Signale. Der Juso-Bundesvorsitzende spricht am Telefon. Für seine antikapitalistischen Thesen wird Juso-Chef Kevin Kühnert heftig attackiert. Doch überraschend viele Genossen teilen seine Kritik. Die Systemfrage ist zurück in der Debatte. Kann Deutschland kapitalistisch bleiben? Darf es kapitalistisch bleiben? Oder müssen wir das System in Frage stellen? Gut, also der Juso-Bundesvorsitzende Kühnert spricht am Telefon über jene Sätze, die seit dem Vortag nicht nur das politische Berlin, sondern auch Teile der Medienöffentlichkeit zum Hyperventilieren bringen. Im Interview mit der Zeit hatte er seine Vorstellung vom demokratischen Sozialismus ausbuchstabiert, für die Kollektivierung von Automobilunternehmen wie BMW plädiert und angeregt, dass niemand mehr als eine Immobilie besitzen sollte. Sind ja alles vernünftige Sachen. Konservative Kommentatoren schäumten. Also, die schäumen da mit Schaum vor dem Mund vor ihren Mikrofonen und schreien den Mann nieder. Und die Union sah die Chance, endlich einmal zu beweisen, dass sie manche Dinge noch anders sieht als die SPD. Es war, als hätte Kühnert gefordert, den ADAC unter das Kommando der Fahrradfahrer zu stellen, schreibt der Spiegel dazu in einem lustigen Kommentar. Mit wenigen Sätzen hat er es geschafft, so ziemlich alle konservativen Halsschlagadern der Republik gefährlich anschwellen zu lassen. Dabei hat er letztlich nur vertreten, wofür die Jungsozialisten, kurz Jusos, seit je stehen. Entsprechend selbstbewusst klingt er auch am Tag danach. Zitat Kühnert. Die empörten Reaktionen zeigen doch, wie eng mittlerweile die Grenzen des Vorstellbaren geworden sind, sagt er. Die haben 25 Jahre neoliberale Beschallung ganz klar ihre Spuren hinterlassen. Aber der Kapitalismus ist in viel zu viele Lebensbereiche vorgedrungen. So können wir auf keinen Fall weitermachen. Kühnert ist ein junger Hecht, der ist 29 Jahre alt und er legt also noch einmal nach. Was in der Empörung untergeht. Er steht mit seinen Positionen nicht allein, schon gar nicht in der SPD. Da gibt es genug Leute, die den jungen Mann unterstützen. Seitdem es die Sozialdemokratie gibt, stellt sich ihr die Frage, wie sie die herrschenden Verhältnisse ändern will, wie radikal sie dabei vorgehen darf und soll. Das offizielle Ziel blieb stets dasselbe, der demokratische Sozialismus. Der Begriff steht nach wie vor im SPD-Grundsatzprogramm. Doch darüber reden wollten in den vergangenen Jahren die wenigsten Genossen, zumal nicht in Zeiten, in denen die Wirtschaft kräftig wuchs, die Löhne angeblich stiegen und die Bundesrepublik als Vorbild in Europa galt. Das hat sich mittlerweile aber geändert. Ja, das stimmt. Die Jungsozialisten waren immer radikaler als die Altsozialisten. Ne? Und nur die Jungsozialisten werden dann halt auch älter. Darüber haben wir vor kurzem schon mal gesprochen. Ne? Und die Feinde hat er wirklich natürlich nicht nur bei der Rechten, CDU, CSU, FDP, sondern auch innerhalb von seiner eigenen Partei, von der SPD. Ne? Da wurde er auch schon angeschossen, ne? Und völlig normal insofern. Ne? Und dann, also, und was er fordert, ist natürlich völlig korrekt, ja, und völlig egal, ob man das jetzt Enteignung nennt oder Vergesellschaftung oder Verstaatlichung oder Kollektivierung, ja, ist einfach eine vernünftige Forderung. Und in Spanien gibt's ja dieses Sprichwort, da quien roba un ladrón, 100 años de perdón. Ne? Also wer einen Dieb beklaut, dem sollen 100 Jahre lang vergeben werden. Und im Grunde geht's ja darum, bei einer Kollektivierung oder Vergesellschaftung, dass das, was wir den Monat über arbeiten, dass uns das, unser Produkt am Ende vom Monat wieder abgenommen wird, dass das nicht uns gehört. Und dann natürlich auch in der Presse, je nachdem, nicht nur Bild und Welt und FAZ, sondern auch in der Süddeutschen, die lässt dann einen Typen zur Sprache kommen, ein Historiker, offenbar von Gottes Gnaden, der heißt Magnus Brechtkern. Und der sagt dann zum Beispiel über diesen Juso, Kevin Kühnert und seine Fans, ne, denen muss gesagt werden, dass es meist amerikanische und britische Rentner sind, die die Eigentümer der DAX-Konzerne seien. Also der Verblödung ist keine Grenze mehr gesetzt. Die Situation ist reif eigentlich für solche Maßnahmen. Es greift Unbehagen um sich, schreibt der Spiegel. Die Macht von Megakonzernen wie Facebook, Google und Amazon bringt viele Bürger zum Nachdenken darüber, ob und wie es mit diesem Wirtschaftssystem weitergehen kann. Aber nicht nur die. Aber der Spiegel schreibt das. Gut. Rund die Hälfte der Deutschen zweifelt laut einer Allensbach-Erhebung für die FAZ mittlerweile an der sozialen Marktwirtschaft, also jener gezähmten Form des Kapitalismus, auf die man sich hierzulande bislang immer noch verständigen konnte. Auch in der SPD greift das Bedürfnis um sich, wieder die großen Fragen zu stellen, radikaler zu werden, was einerseits mit dem Zustand der Welt zu tun hat, andererseits natürlich auch mit der katastrophalen Lage der SPD, die auf eine Mini-Partei zusammengeschrumpft ist, deren stets, sagen wir mal, moderater Kurs zu Umfragewerten unter 20% geführt hat. Moderater Kurs heißt hier natürlich neoliberal. Moderat ist ein Euphemismus des Spiegelkommentators. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Ja, also von der Rechten ist es sowieso nicht zu erwarten und wenn man sich die Geschichte der SPD anguckt, von denen auch nicht. Und was bleibt uns dann noch, wenn von oben her, vom Staat her per Gesetz sich nichts rührt in diese Richtung, dann müssen wir halt wie heute vor ungefähr 50 Jahren in Paris dann wieder Barrikaden bauen und ochala, dass dann die Gewerkschaften auch hier zum Generalstreik aufrufen, wie damals in Frankreich am 13. Mai. Die Geschichte einer bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert, die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Stehen bleiben! Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wach auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Und vertrau niemandem. Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les zones. Gut, kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 13. Mai 2019. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Thema Strände. Die Stürme mit hohem Wellengang zwischen dem 19. und dem 26. April haben die katalanischen Strände in einem beklagenswerten Zustand versetzt. Die 5 Kilometer Stadtstrand Barcelonas sind zum Teil ohne Sand, zum Beispiel in Bogatil. AMB, Área Metropolitana de Barcelona, für die städtische Infrastruktur verantwortlich, versucht fieberhaft, die Strände wieder mit Sand aufzuschütten bzw. zu nivellieren. Wenn man einen Spaziergang macht in der Barceloneta, sieht man wirklich, dass der Sand von den Wellen nach oben gedrückt wurde und da liegen dann die Leitungen von den Duschen frei und ganze Steine sind weggespült und es sieht sehr verwahrlost aus. Insgesamt wurden 6 Stadtstrände Barcelonas im vergangenen Winter und Frühling verwüstet und weggespült. Gerade jetzt, wo sommerliches Wetter angekündigt wurde, versucht man fieberhaft für die Wiederherstellung der Sandstrände zu sorgen. Nächstes Thema, gegen die Immobilienspekulation. Das Rathaus von Barcelona unter Ada Colau hat in der vergangenen Woche ein Maßnahmenpaket zum Schutz des Wohnraums in Barcelona vorgelegt. Schwerpunkte sind hier in der gesamten Wohnungspolitik von Barcelona en Comú die Bereitstellung von Sozialwohnungen sowie Maßnahmen gegen die Spekulation mit Wohnraum. Zusammen mit ihrer Stadträtin für Urbanismus Janet Sanz und der Abgeordneten Lucia Martin kündigte Frau Colau an, den Anteil von sozial geschütztem Wohnraum im privaten Wohnungsbau zu erhöhen. 1.500 Sozialwohnungen jährlich sollen es werden. Als wir das Rathaus vor 4 Jahren übernommen haben, gab es 300 Sozialwohnungen jährlich. Wir haben den Anteil auf 1.500 erhöht, so Ada Colau. Auch die 30%-Formel soll auf 50% erhöht werden. Das heißt, 50% des neu gebauten Wohnraums muss dem sozialen Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise, so Janet Sanz, solle auf lange Sicht für 75% der Bevölkerung, zum Beispiel eine 80 Quadratmeter Wohnung, um die 500 Euro Miete kosten. Das wäre das Ideal von der Mannschaft von Frau Ada Colau und Barcelona en Comú. Für 75% der Bevölkerung soll erschwinglicher Wohnraum zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel 80 Quadratmeter für höchstens 500 Euro. Nächstes Thema, Katalonien den Katalanen. Die Zahlen in Katalonien von den Wahlen vom vergangenen 28. April liegen vor. Die Independentistas, das heißt die separatistischen Parteien, ERC, Junts per Catalunya und Front Republica, erhalten zusammen 1.626.000 eine Stimme in Katalonien bei den Wahlen zum spanischen Parlament. Die nicht-separatistischen Parteien kommen auf insgesamt 1.748.129 Stimmen, wenn man die Stimmen von PSC, den Sozialdemokraten, PP, Ciudadanos und Vox zusammenzählt. Das heißt, 122.000 Stimmen mehr als die Independentistas auf katalanischem Autonomiegebiet. Die Stimmen von En Comú Podem sind hier gar nicht hinzugerechnet, sonst wären es noch 700.000 Stimmen mehr. Dadurch, dass En Comú Podem sich nicht klar für und auch nicht klar gegen den Independentismus ausgesprochen hat, sagen wir mal 50-50, man kann aber vermuten, dass die Mehrheit dagegen ist, hat man die rausgehalten aus dieser Bewertung. Die Parteien, die zur Wahl mit einer klaren Independentismo-Position angetreten waren, erzielten am 28. April 39,38% der Stimmen. 2017 waren das noch 47,8%. Hingegen summieren die konstitutionalistischen Parteien, das heißt die gegen eine Separation sind, 43,2% der Stimmen. Das heißt, knapp 4% mehr sind gegen eine Abspaltung Kataloniens von Spanien. Die 17,4% von En Comú Podem und PACMA, das ist diese Tierschutzpartei, sind hier noch gar nicht, wie gesagt, mit eingerechnet. Sonst wären es noch mehr. Thema Wahlkampf. Treu dem Motto, wir Rechten sorgen für mehr Sicherheit auf den Straßen, zieht der Kandidat der Ciudadanos-Partei, Manuel Valls, in den Wahlkampf und verspricht, die Kriminalität auf Straßen und Plätzen zu bekämpfen. Das ist der große Knüller von diesem Herrn, der will die Kriminalität bekämpfen. Und den Afrikanern ordentlich einheizen, die illegale Ware da verkaufen. Gut, Schockzustand, nochmal eine Nachricht für Werner, tut mir leid. 3:0 im Hinspiel gewonnen, 4:0 im Rückspiel verloren, ausgeschieden. Das ist die traurige Realität für den FC Barcelona nach dem Spiel an der Anfield Road beim FC Liverpool. Ich habe Leute auf den Ramblers gesehen, die haben sich unter Tränen die Kleider zerrissen und haben sich Asche auf das Haupt gestreut. Barca-Wimpel wurden jetzt nicht verbrannt und Messi-T-Shirts und Trikots wurden auch nicht mit Benzin übergossen und angesteckt, aber man stand kurz davor. Bei den Skatspielern gibt es einen Ausdruck, wenn jemand nochmal nachträglich in die Karten reingucken will, die schon gefallen sind, dass man sagt, lass die Toten ruhen. Und auch dieses 3:0 da... Dass das nicht gereicht hat aus dem Hinspiel, das ist Schnee von gestern. Also wir müssen da nicht mehr drüber reden. Aber was anderes ist und bleibt aktuell, weil du gerade Manuel Valls zitiert hast. Da gab es ja gestern Abend im Fernsehen bei TV3 eine Diskussionsrunde mit allen Bürgermeisterkandidaten von den verschiedenen Parteien und also dieser Manuel Valls, hinter dem die Ciudadanos-Partei steckt, dann die Ada Colau, der Sozialist Colboni und weiß gar nicht mehr, Vertreter von der PP Und ein ganz jungsche Namen weiß ich jetzt nicht mehr von der KUP und so. Und also im Prinzip fand ich es alles ein bisschen langweilig. Das war natürlich ein Thema, die Kriminalität und Wohnungsbau und so. Aber eine Sache hat mir gut gefallen. Die Vertreterin von der KUP, also was die gesagt hat, inhaltlich war natürlich völlig korrekt, auch so wie Ada Colau, nur hat die natürlich das noch ein bisschen schärfer formuliert und so, wo dann der PP-Vertreter gesagt hat, ja, die beste und die einzige Art und Weise, wie der Walz übrigens auch die Armut zu bekriegen und die Wohnungsnot zu bekämpfen, ist Arbeitsplätze zu schaffen und Projekte in Angriff zu nehmen. Und hat die dann, diese Frau von der KUP, dann drauf gesagt, ja, das sagen sie ja nur, weil sie da wieder ihre Geschäfte machen wollen. Also das fand ich sehr nett. Ja, ja, das ist es ja, hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Wie ist es übrigens, also diese Wahlen, die sind am übernächsten Sonntag, am 28. 26. 26. Mai, ja. Und in 13 Tagen. Also wir, die Ausländer, die wir hier schon seit langem wohnen und registriert sind, wir können wählen bei diesen Municipalwahlen. Nur wer da noch keine Nachricht zugeschickt bekommen hat, wo drauf steht, in welchem Wahllokal und genau, so weiter, der muss sich drum kümmern und muss dann aber schnell hingehen. Ich glaube sogar, Werner, die Frist ist schon abgelaufen. Die Frist, um deine Wahlunterlagen und dich in die Wahlliste einzuschreiben, die ist schon abgelaufen. Aber bitte erkundigt euch. Es ist Folgendes. Leute, die aus einem EU-Land stammen und ihren Wohnsitz hier haben, in Spanien, beziehungsweise hier in Barcelona, die können zum Rathaus gehen und sich ins Wahlregister einschreiben lassen und ihre Wahlberechtigung beantragen. Die bekommen sie umgehend. Ich habe sie schon zu Hause. Das ist ein kleiner Zettel, der ist zugeschweißt, den kann man aufreißen. Und der gilt für die Europa- und für die Kommunalwahlen am kommenden 26. Mai. Also Leute, wenn ihr wählen wollt, unbedingt noch machen. Bist du ganz sicher, dass er auch für die Europawahlen gilt? Ja, ja, ganz sicher. Also draufstehen tut es nicht auf dem Zettel. Ne? Ganz sicher. Es ist für beide. Einem Wahllokal, weil die Wahl ist am gleichen Tag im gleichen Wahllokal und du bekommst beide Wahlurnen hingelegt und musst in beide Wahlurnen deine Stimme abgeben. Noch ein paar Nachrichten. Das Thema Menas, auch sehr aktuell, das spielt ja auch eine Rolle bei den ganzen Debatten. Ich war am Samstag auch auf einer Wahlveranstaltung von unseren Kandidaten für Ciudad Bella. Das ist das Stadtviertel, wo ich wohne. Da waren Leute von Barcelona en Comú und die haben da ihr Wahlprogramm vorgestellt und die Kandidaten haben sich vorgestellt. Unbegleitete minderjährige Jugendliche, Immigranten, sollen jetzt ein Aufnahmezentrum mit Kapazität für ca. 50 Personen zur Verfügung gestellt bekommen, wie die Generalitat, in deren Kompetenz das Thema fällt, am Dienstag mitteilte. Das Zentrum wird als Pionierprojekt angekündigt, wo die Jugendlichen, 94% sind davon männlich und die stammen hauptsächlich aus Marokko und Algerien, identifiziert und versorgt werden, um danach an definitiv weiterführende Aufnahmeeinrichtungen weitergegeben zu werden bzw. weitergeleitet zu werden. Thema Streit um die Sicherheit. Bürgermeisterin Ada Colau beklagte sich am Dienstag vergangener Woche über die Lähmung und Passivität von Seiten der Generalitat, was die Sicherheit in der Stadt Barcelona betrifft. Die Mossos d'Esquadra, die der Generalitat von Quim Torra unterstehen, nehmen ihre polizeilichen Aufgaben nicht wahr. Ich fange an, mich langsam zu fragen, so Frau Colau, ob dieses Verlassen ihrer Sicherheitsaufgaben nicht aus wahlpolitischem Kalkül geschieht. Das Innenministerium der separatistischen Katalanistenregierung tut nichts für die Sicherheit der Bürger von Barcelona. Während die Guardia Urbana zum Beispiel 600 neue Stellen ausgeschrieben hat, hat die Generalitat von Katalonien nicht eine einzige neue Stelle für die Mossos beantragt. Der katalanische Innenminister oder beziehungsweise hier der Innenverantwortliche, ein gewisser Miquel Buch, machte daraufhin eine Retourkutsche und verneinte die Vorwürfe, das stimmt gar nicht, und die Schuld liege ganz allein beim Rathaus, dass die Sicherheitssituation hier so schlecht sei. Fast 30% mehr Raubüberfälle und Diebstähle und so weiter und so weiter. Eine Meldung zum Thema Unabhängigkeit Kataloniens. 48,6% der Katalanen lehnt einer jüngsten Umfrage zufolge die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ab. Dem stehen nur 47,2% der Bürger gegenüber, die hier in Katalonien befragt wurden, die für eine Abspaltung Kataloniens von Spanien sind. Diese Zahlen wurden vergangene Woche vom Centre d'Estudis d'Opinion, CEO, das ist eine Art katalanisches Statistikamt, ermittelt. Das heißt, mit einer Zahl unter 50% und weniger Stimmen können die jetzt nicht mit stolz geschwellter Brust daherkommen und sagen, die Katalanen wollen sich von Spanien abspalten. Und noch zwei kleine Meldungen zum Schluss. Wohnen 2. Ada Colau schlägt vor, auf der Zooplattform Plataforma de Zoo Marítimo Sozialwohnungen bauen zu lassen, um der Wohnungsnot hier in der Stadt Abhilfe zu schaffen. Der Kandidat Manuel Valls andererseits plädiert auf den Bau von Wolkenkratzern im 22 Arroba Viertel. Letzte Meldung, Puigdemont braucht Geld. 250.000 Euro hat Carles Puigdemont, geflüchteter Ex-Präsident der Generalitat von Katalonien, von seinen Anhängern gefordert, um ihm seinen Europawahlkampf zu finanzieren, wie er auf seiner Webseite angibt. Junts per Catalunya, Jures per Europa nennt Carles Puigdemont sein neues Projekt zur Abspaltung von Spanien. Der Mann schnort also Geld. Dabei bezahlen wir ihm schon seinen Aufenthalt. Das läuft ja alles auf Steuerkosten. Sein Aufenthalt in Brüssel. Der Mann bezieht sein Gehalt weiter. Gut, meine Damen und Herren, das war's für heute. Das war der Katastrophenblock im heutigen Niemandsland Barcelona betreffend. Schlafen lässt, halt dich an deiner Der Niemandsland. Berlin, Berlin am Meer. Schön, wenn es so wär. Ja, die letzten 5 Minuten im Niemandsland. Es bleibt noch Zeit für einen einzigen Film. Bitte. Ja, Berlin. In diesem Film geht es nicht um Berlin, sondern eher um Dresden. Und zwar heißt der Carburo y Acedera, also auf Deutsch Karbid und Sauerampfer. Ein sehr vielversprechender Film von Frank Beyer wieder. In Deutschland, also in der damaligen DDR, produziert 1963 von DEFA-Film beim Goethe-Institut am nächsten Mittwoch um 19:30 Uhr. Also Dresden, das Interessante ist, der wurde 63 in der DDR gedreht, geht aber um diese Zeit kurz nach Ende vom Zweiten Weltkrieg. Dresden ist total zusammengebombt, ne? Unter anderem auch eine Zigarettenfabrik, und dort hat Kalle Blücher früher gearbeitet, und jetzt will er, dass sein alter Arbeitsplatz wieder aufgebaut wird. Es fehlt aber Karbid, und Karbid braucht man, um Metallteile zusammenzuschweißen. Jetzt hat er aber dort in Dresden gibt's gar nichts, und sondern da muss er jetzt, glaube ich, nach Brandenburg fahren, um 7 Fässer Karbid abzuholen. Er hat aber kein Auto und auch keine Genehmigung, natürlich keine Papiere für den Transport. Ja. Irgendwie schafft er es dann doch, dort hinzukommen, und bekommt seine 7 oder 9 Fässer Karbid, und dann beginnt irgendwie die Rückfahrt wieder nach Dresden. Dann wird er da, passieren alle möglichen Geschichten, muss er sich mit amerikanischen Soldaten auseinandersetzen, die Geschäfte machen wollen, mit Rotarmisten, die ihm ein paar von seinen Fässern einfach wegnehmen. Und am Ende schafft das doch, mit 2 Fässern nach Dresden zu kommen. Also die Geschichte basiert auf realen Vorkommnissen, sagen wir. Und in der Hauptrolle Erwin Geschonek, in der DDR ein ganz bekannter Schauspieler. Und der echte Karbid Kalle, ein gewisser Richard Hartmann, der hatte allerdings mehr Erfolg als der Kalle vom Film. Sind Sie ein Verwandter von der Chefin? Nö. Nur so. Auf der Durchreise. Auf der Durchreise ist gut. Seit wir wieder arbeiten, sind Sie schon der 13. Hm? Ich bin hier abergläubisch. Warum bleibt denn keiner? Ach, heutzutage sind die Männer alle auf der Durchreise. Na, geht's vorwärts? Ja, bis Feierabend ist er fertig. Kriegt auch jeder eine Mark extra. Jedenfalls, also die beiden, der Hauptdarsteller und der reale Kalle, die haben sich erst kennengelernt nach den Dreharbeiten. Und dann zitiere ich noch aus 2 Filmkritiken, also sehr positiv, heißt es, hier wird Komik nicht als Surrogat aus der Traumfabrik geboten, sondern ist aus einer Realität gewonnen, die die meisten Zuschauer noch miterlebt haben, damals aber kaum zum Lachen fanden. Hinzu kommt als weiteres Plus ein komischer Held, mit dem Identifikation möglich ist. Ein Arbeiter, dessen scheinbar unerschütterlicher Gleichmut und schlauer Witz sich in allen Situationen bewähren. Und der andere, ein erster Versuch, der DEFA Lebensumstände und Alltagsschwierigkeiten unmittelbar nach Kriegsende aus heiterer Perspektive darzustellen. Das Ergebnis ist eine der besten deutschen Filmkomödien, die mit einem souverän überzeugenden Hauptdarsteller aufwarten kann. Dabei wird bei aller komischen Forciertheit nie die soziale Genauigkeit aus den Augen verloren. Für damalige Verhältnisse ein erfrischend freche Untertöne. Nein. Grüß Gott, die Herrschaften. Zwei heimkehrende Kriegsteilnehmer suchen Arbeit und Brot. Beruf? Gelernte Soldaten, sonst frühreif dem Leben vorgeworfen. Haben Sie schon mal Gartenarbeiten gemacht? Selbstverständlich. Wünschen die Gnädige einen Ziergarten oder Obstgarten? Einen Gemüsegarten. Kommen Sie mal mit. Wir müssen raus. Das war's. Vielen Dank für die Kritik, Werner. Ja, eine schöne Woche. Gleichfalls. Und noch einen letzten Gruß an Mehmet Ali Akta. Das war der Attentäter vom Petersplatz. Der hat an einem Tag wie heute, am 13. Mai, vor fast 40 Jahren auf Papst Johannes Paul geschossen. Wojtyla. War das Wojtyla? Weiß nicht mehr. Ah, das war Wojtyla. Wojtyla, ja. Kann sein. Der CIA-Pole. Und muss man zugunsten von Wojtyla dann auch noch sagen, also er hat dem Attentäter dann später vergeben, verziehen. Also wie es sich gehört für einen Papst, christliche Nächstenliebe. Der hat sich dann an seiner Liebe, an seiner Nächstenliebe festgehalten. Tschüss, schöne Woche. Tschüss, bis nächsten Montag. Vielen Dank, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Werden Sie glücklich, meine Damen und Herren. Agur, adeo, goodbye. Die heutige Niemandsland-Sendung wird ab übermorgen im Podcast sein unter www.niemandsland.contrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss. Ah, ein Spruch noch, ein Aphorismus von Heinrich Heine. Gefährliche Deutsche, sagte Heine. Sie ziehen plötzlich ein Gedicht aus der Tasche oder beginnen ein Gespräch über Philosophie. Tschüss.